Radio Uckerwelle. Nachrichten aus der Region. 6 Männer attackieren liberianischen Staatsbürger. Braunschweiger Polizei sucht Zeugen für rassistischen Übergriff. 100 Boote, 100 Millionen Menschen. AWO Migrationsberatung sucht kunstinteressierte Frauen für Solidaritätsaktion. Und Chance für junge Tastentalente. Klavierwettbewerb von Grotrian Steinweg geht in die 65. Auflage. Im Studio Peter-Michael Möckel. Die Meldungen im Einzelnen. Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen eines rassistischen Angriffs, bei dem am Samstagabend ein liberianischer Staatsbürger verletzt wurde. Laut Mitteilung wurde der 32-Jährige gegen 21.30 Uhr auf dem Bohlweg von 6 Männern beleidigt und bedroht. Einer der Täter schlug ihm dann ins Gesicht. Als das Opfer flüchten wollte, folgte ihm die Gruppe. Dabei kam es zu weiteren gewalttätigen Attacken. Sie hörten erst auf, als mehrere Streifenwagenbesatzungen eintrafen. Die Beamten nahmen noch vor Ort 2 Tatverdächtige fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung erhielten die alkoholisierten Männer im Alter von 25 und 28 Jahren einen Platzverweis für die Innenstadt. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Inzwischen hat sich der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst erbeten unter der Telefonnummer 0531 476 2516. Die AWO Migrationsberatung Braunschweig sucht Interessentinnen, die an einem Kunstworkshop des Vereins Frauenbund teilnehmen wollen. Hintergrund ist eine bundesweite Solidaritätsaktion für geflüchtete Menschen in aller Welt. Unter dem Motto 100 Boote, 100 Millionen Menschen hat der AWO-Bezirksverband die Gestaltung von 6 Origami-Papierbooten im XXL-Format übernommen. Das Boot der Migrationsberatung entsteht unter Leitung der Künstlerin Franziska Rutz in Kooperation mit dem Malatelier von Frauenbund. Der Workshop startet am 27. Januar. Eine Anmeldung ist wegen begrenzter Kapazitäten zwingend erforderlich. Rückfragen und Anmeldungen werden erbeten an info@frauen-bund.de. Alle 100 Boote werden am Weltflüchtlingstag im Juni auf dem Platz der Republik in Berlin ausgestellt. Laut AWO-Bezirkschef Rifat Versohoglu-Weber werden damit die Segel für Solidarität mit über 100 Millionen Menschen gesetzt, die sich weltweit auf der Flucht befinden. Mehr als 60 junge Pianisten aus ganz Europa nehmen am Klavierwettbewerb der Braunschweiger Pianoforte-Fabrik Grotrian Steinweg teil, der am Wochenende in seine 65. Auflage geht. Wie es in einer Mitteilung heißt, finden am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 19 Uhr zunächst die Vorspiele statt. Die Veranstaltungen im Konzertsaal des Unternehmens sind öffentlich. Der Eintritt ist frei. Gleiches gilt für das Abschlusskonzert der Preisträger am Sonntag um 11 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters. Der erste Wettbewerb des weltweit renommierten Klavierbauers war 1954 noch im damaligen Kaufhaus Hertie über die Bühne gegangen. Inzwischen zählt er seit vielen Jahren zu den international bedeutendsten Wettbewerben für junge Talente bis zum 18. Lebensjahr. Frühere Preisträger waren unter anderem Julia Goldstein, Ragnar Schirmer, Hinrichs Alpers und Igor Levit. Soweit die Nachrichten aus der Region. Was unser Bundesland bewegt, hören Sie regelmäßig in Niedersachsen kompakt. Montags bis freitags in den Sendungen Region aktuell sowie zwischen Harz und Heide. Immer auf dem Laufenden bleiben Sie auch mit unserer Mediathek und der kostenlosen Uckerwelle-App. Hallo und herzlich willkommen hier bei 80% auf Radio Uckerwelle, der Sendung, die früher mal Punk war. Ja, wir werden alle nicht knackiger. Mann, was muss der Typ denn immer so rumschreien? We'll be right back. Hallo und herzlich willkommen jetzt auch nochmal persönlich von mir hier bei 80% der Sendung, die früher mal Punk war. Thorsten Fiebig ist heute am Mikrofon und der macht einen ganz miesen Abstauber von meiner Kollegin Katharina Ferrari. Die hatte ja in der letzten Sendung Musik von, mit und für Tiere vorgespielt, hatte im Redaktionschat dieser Sendung nach Ideen für Lieder über und mit Tieren gefragt und dabei kam so viel rum, dass man wahrscheinlich locker 5 Sendungen machen könnte. Zumindest eine Nummer 2 folgt also heute. Das erste Stück, passenderweise Animals betitelt, von der Band Miniskirt aus Byron Bay in Australien. Das ist die lange Naht am Ende, das letzte Stück auf ihrem Debütalbum Casino. Man hofft, dass da demnächst mal was Neues kommt von Miniskirt. Weiter geht es jetzt mit Angeschissen, eine Band aus Hamburg, die es schon lange nicht mehr gibt. Eine der vielen Bands von Jens Rachut und in dessen Welt wimmelt es nur so von Bestien und tierischen Gestalten. Jetzt von Angeschissen Wolf. Wenn der letzte Wolf auf Vollmond scheißt, hängt seine Brüder als Pelze in den Schränken. Und die Mörder, sie sind auch frei. Tiere zu killen ist leichter als die Menschen. We'll be right back. Oma Hans waren das aus Hamburg mit dem Stück Heilbringender Urin, erschienen auf ihrer ersten Platte Bremen-Zürich-Karlsruhe. Die ist 2001 bei Schiffen Records rausgekommen und wir sind mittendrin in einem tierischen Jens Rachut-Block. Ihr habt das erkannt, auch da war er wieder am Gesang. Dieser Mann mit den abseitigen Texten. Die Liebe zum Tier ist ja häufig größer als die Liebe zum Menschen und die üblichen Verdächtigen dafür sind natürlich Hund, Katze, Goldhamster, aber warum nicht auch einfach mal ein Pelikan? Besonders wenn man dann in Krankheitszeiten füreinander sorgen kann und im Sommer zusammen die Welt entdeckt. Das klingt doch eigentlich ganz romantisch. Jetzt geht es weiter mit Tiermusik von Jens Rachut, Oma Hans und die CC-Fliege kommt jetzt. Das ist eher nicht so nett, was da beschrieben wird. Platz genug, Platz genug ist die Mädchen hier. Anna, Hanna, Bettina, Martina, alle mit A, alles gehen nach ganz links hin. Futter gibt's gleich. Die Küken hier, der Laila, Jasmin, geht mal bitte ein bisschen tiefer. Ihr müsst Platz machen, Tamara, Platz machen da hinten. Claudia und Susanne, nicht streiten. Jetzt, es gibt keinen Grund zu streiten. Sabine, nee, komm, du bist total vorgekleckert. Das geht nicht. Tina und Katrin, Mary und Simon, die Schweizer Jünger auch. Geht mal nach oben auf die Stange, nach oben auf die Stange. Nichts runter machen. Ihr dürft nichts runter machen. Nimm Niki noch mit. Brigitte und Renate, Rosi, ihr geht weiter nach hinten. Ihr kennt das schon. Und ihr müsst Platz machen für die Jungs. Die Jungs kommen gleich. Pass auf, jetzt kommen die Jungs. So, Olaf, Kai, Ronny, Armin, Mathe, M. Wir gehen in unten Staub, ganz nach unten. Und ich will kein Kaki am Fell sehen. Ich will keine Kaki am Fell sehen. crazy. Hier, Jan Möller. Jan Möller. Jan Möller, was hab ich gesagt? Kacke am Fell. Andreas, Armin, Büschi, Jonas, ihr habt alle Kacke am Fell. Hab ich gesagt, was das Kacke am Fell hier reinkommt? Ab in die Tränke, komm, sauber machen hier. Alle Eimer sauber machen. Es wird einmal sauber gemacht hier, das Fell. Ich hab keinen aus Jochen und Ted. Hier wird nicht diskutiert, hier wird nicht geredet. Diskutiert, wir haben's eilig, wir haben's eilig. Kick die weg vom Jägermeister, Schorsch, Schorsch, komm jetzt. Halt dich nicht auf, halt dich nicht auf. Sonst geht's hier alle ab wie die Suppe. Sonst gibt's eine Korinth, Hände weg vom Likörchen, Hände weg vom Likörchen. Heiner, Heiner runter von Anja und Peter. Heiner runter von Anja und Peter. Wir wollen los von hier! Ihr hört 80%, die Sendung, die früher mal Punk war, und heute eine zweite Ausgabe zum Thema Musik von, mit und über Tiere. Da durfte das gerade gehörte Stück natürlich nicht fehlen. Die Arche Oma Hans vom Album Trapperfieber der Band aus Hamburg. Und damit reicht es dann jetzt auch mit dem Jens Rachut-Block, denn es gibt ja auch noch viel andere gute Musik über Tiere. Jetzt kommt Fanny van Dannen, der hat uns 1995 sein Album Club Songs oder Club Songs geschenkt. Darauf Hits wie Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer, was ja übrigens auch mal von Jens Rachut gecovert wurde. Oder auch Nana Muscuri Konzert und natürlich Das unbekannte Pferd. Und das geht ein kleines bisschen wie dies. Es war vor vielen Jahren, ich war noch so jung. Es war die Zeit der ersten Liebe. Ich spürte den Schmerz, denn er ging durch mein Herz und der Wind ging leicht durch die Bäume. Da sah ich es stehen und ich sagte, hallo, du bist schön, aber ich kann nicht reiten. Es hob seinen Kopf und es wieherte laut. Ich sagte, nein, ich kann dich nicht begleiten. Unbekanntes Pferd, lauf heim, es ist schon spät. Die ersten Sterne strahlen. Unbekanntes Pferd, lauf heim, lass mich allein. Es muss so sein, ich kann dich nicht behalten. Da trabte es los, es war schwarz und groß. Und ich schaute ihm lange noch nach. Der Mond war schon da und die Nacht war so nah. Eine Fledermaus flog durch das Dunkel. Unbekanntes Pferd, lauf heim, es ist so spät. Die ersten Sterne strahlen. Unbekanntes Pferd, lauf heim, lass mich allein. Es muss so sein, ich kann dich nicht behalten. Unbekanntes Pferd, lauf heim. Jemand wartet auf dich, jemand kennt deinen Namen und ruft ihn die ganze Zeit. Und unbekanntes Feld, lauf heim, es ist schon spät. Die ersten Sterne strahlen, unbekanntes Feld, lauf heim, lass mich allein, es muss so sein. Ich kann dich nicht behalten. Danke. Verdienter Applaus für Fanny van Dunn, für dieses Meisterwerk der deutschen Dichtkunst, Unbekanntes Pferd. Es gibt ja eine ziemlich bekannte Coverversion von diesem Stück von der Hamburger Ska-Punk-Band Rantanplan und von denen kommt jetzt das nächste Lied. Es heißt Sturmvögel und ist zu finden auf dem vor knapp einem Jahr erschienenen Album Ahoi. Zieht Wolken schwarz zusammen, über der Plattform kannst du sehen. Dieser Anblick jagt mir Angst ein, nicht alles ändert sich im Spiel der Elemente. Ist ein jeder von uns ein Nichts. Ich bin der Fels, der in der Brandung bröckeln brüllt. Ich liebe dich, solange der aufkommende Sturm mir noch dazu den Atem lässt. Zu viele Zahlen, Vögel singen von Freiheit. Millionen Fische treiben. Hinter mir zum Strom, Hochsee verlieren wir unsere Gründe. Sie bringt alle kleinen Bilder um. Enthemmte Wassermassen entfesseln den Kraken, entfesselter Gedanken an den Wald unter der Doggerbank. Wir leben alle in Städten tiefer Meeresgrund. Halt mich nur fest, wenn die Welle kommt. Zu viele Zahne, Vögel singen von Freiheit. Millionen Fische treiben. Wir zwei gehören hier schon längst nicht mehr her. Doch wir Sturmvögel toben noch jung. Wir Sturmvögel, wir sterben aus. Ein Orkan zieht nach dem anderen auf. Sturmbö, nimm mir den Atem. Ich schrei, ich liebe dich. Krach und Bonuspunk auch fürs Umland. Am Horizont leuchtet, verpasst alle ganz umsonst. Du verdienst nur, was du bekommst. Das Siechtum der Geächteten. Flaschen sammeln. Flaschen sammeln Libertärer, pelziger Libertin. Ich bin doch nur der Letzte hier mit Schoko-Geschmack. Aber immerhin, ich spiel die Fehlbesetzung einer Nebenrolle. Gut gezielt und gut gelacht. Leben bleibt, was mir passiert. Na dann Prost und gute Nacht. Na dann Prost und gute Nacht. Dann die Vögel. Was für Vögel? Irgendwelche Vögel. Wieso? Haben diese Arbeit? Wer? Die Vögel. Was für eine Frage, haben Vögel Arbeit? Was ist mit dem los? Er sagt, die Vögel würden betteln. Der Raketenhund waren das gerade. Eine unbekannte Tierart und eine Punkband aus Braunschweig, die es von 1999 bis 2009 gegeben hat und bei der ich Gitarre gespielt und Texte geschrieben habe. Das Lied gerade war Wildkaninchen vom zweiten Album Walking on Zahnfleisch und ich glaube, es ging darin um Totalverweigerer, also die stärksten Menschen, die wir hier in unserer kapitalistischen Gesellschaft haben. Gewidmet ist das Ganze Thomas, Gerald, Apfel und allen, die nicht mitmachen. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh, yeah. Tobias Scheiße von der Band Hammerhead aus Bad Honnef wäre also gerne eine dicke, zufriedene Kuh auf einem Bio-Bauernhof. Dicke, zufriedene Kuh, so hieß das Stück, das wir gerade gehört haben vom Album Farbe Color von Hammerhead. Mit Deutschpunk geht es auch weiter. Jetzt kommen Rawside aus Coburg. Die haben 1996 eine EP rausgebracht, wo sie die Berliner Band Vorkriegsjugend gecovert haben. Und darauf zu finden auch der Smash-Hit Ratten von Vorkriegsjugend bzw. Rawside. We'll be right back. gefährlichen Kreis. Das ikonische Punkrock-Tier, die Ratte, bekommt natürlich ein zweites Stück hier bei 80% in dieser Sondersendung von Mit und über Tiere 2.0. Die Wanderratte war das gerade, ein Stück von Sophia Portanet aus Berlin von ihrem ersten Album Freier Geist. Am 5.4. erscheint ein weiteres Album von Sophia Portanet, das wird heißen Chasing Dreams. Und auch wenn das jetzt kein lupenreiner Punk ist, sondern vielleicht eher sowas wie Pop-Gothic, mag das ja für den einen oder die andere interessant sein. Weiter geht es jetzt schräg mit dem Lied Der grüne Halsbandsittich von der wunderbaren Sängerin und Entertainerin Bernadette Hengst. Die hat kürzlich auch ein neues Album rausgebracht. Visionäre Lehre heißt es. Asche auf mein Haupt. Ich habe es noch nicht gehört, aber wir hören ein altes Stück von dem Album Maschinette. Das ist, glaube ich, 2009 erschienen und ja, darauf enthalten Der grüne Halsbandsittich und auch ein sehenswertes Video zu diesem Lied existiert. Fliegenschnapper und ich bin ein Verlierer. Kein moderner Kosmopolit, nein, nur ein konservativer Flachländer. Und wenn ich wiederkomme aus dem tiefsten Süden, ist alles leer gefressen, nur noch verwelkte Frühlingsblüten. Ich bin der grüne Halsbandsittich und ich bin der Gewinner. Ich habe mich befreit aus ihrem überheizten Zimmer. Draußen ist es fast so warm wie zu Hause im Amazonas. Und Nüsse schmecken mir so gut wie die Reste von McDonald's. Man sagt, die Stadt sei nicht so gut für die Natur und Tiere. Doch da bin ich ganz anderer Meinung, weil ich nicht gern verliere. Ihr verdient das Geld doch auch mit Emissionenhandel. Also warum soll ich nicht Gewinner sein von eurem Klimawandel? Mit seinem nackten Fuß auf einen Stachel und kann plötzlich springen wie ein Känguru. Time on. Fluffy war das, ein Stück von Gloria Balsam, eine Frau, die eigentlich Cynthia France hieß und eine Bookerin war, und die hat sich irgendwann gedacht, ich nehme jetzt auch mal ein Lied auf, und das ist dann Fluffy geworden. Zusammen mit einer B-Seite ist eine Single erschienen 1979, und zumindest im amerikanischen Raum ist das Ganze wohl ein weit bekannter Klassiker der schrägen Musik. Ich kannte das nicht. Vielen Dank an meinen Radiokollegen Nils Plautzen, Otto Bauer. Der hat mich und uns darauf hingewiesen. 80% in dieser Woche geht vorbei. Wir haben einige schräge, bestialische, niedliche Lieder von und mit Tieren gehört. Jetzt kommt noch Year of the Spider von Shannon and the Clams vom gleichnamigen Album Year of the Spider, und dann, denke ich, spiele ich noch Anaconda an von den Melvins vom Album Five-Legged Dog. Die Melvins, eine Band, mit der ich mich auch kaum beschäftigt habe bis jetzt. In Sachen Tiere ist da allerdings einiges zu holen. Alleine auf dem Album Five-Legged Dog gibt es noch etliche Tierlieder. Edgar the Elephant, das Roman Dog Bird Hung Bunny Lied, Billy Fish und so weiter und so weiter. The Talking Horse, all das können wir jetzt gerade nicht mehr spielen. Ebenso wie Hyena von Rancid, Snakes von Amel and the Sniffers, Tapir von Pot the Lion. Und was gibt's denn noch alles? Endlos. Panda, Panda, Panda von Deerhoof. Heilbringender Urin. Ach nee, das hatten wir. Aber natürlich der Eisbär von Grauzone. Return of the Fly von den Misfits. Das alles noch hier in unserer Playlist. Vielleicht machen wir nochmal eine dritte Version zum Thema Tiere hier bei 80%. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit Year of the Spider von Shannon and the Clams. Und dann kommt gut durch die Nacht. Bis demnächst. Tschüss.